Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Radical M zur Veranstaltung Das Subjekt in der Krise, das macht was mit dir und mir, mit Justin Monday aus Hamburg, das ist Autor und schreibt für die Phase 2. Ja, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, also müssen wir danach sehen mit der Diskussion, also auf Wunsch können auch Beiträge rausgeschnitten werden, also müssen wir jeweils sagen, wenn ihr euch dann meldet und dann sagt, euch aber lieber nicht hier reinkommt. Ja. Die Veranstaltungsreihe findet statt im Rahmen der ums ganze Kampagne Staat, Nation, Kapital, Scheiße gegen die Herrschaft der falschen Freiheit. Und das ist eine Kampagne zum 60. Geburtstag der BRD und der Abschaffung des Grundgesetzes. Ja, es ist die dritte Veranstaltung dieser Art. Die erste Veranstaltung mit Professor Heinz Gess ging um eine allgemeine Einführung in die Frage, was ist Ideologie oder was ist nationale Ideologie, gerade auch die Frage dann, objektive Gedankenformen im Kapitalismus, in der kapitalistischen Gesellschaft. Die zweite Veranstaltung mit Thomas Ebermann ging zur Frage, was bedeutet bürgerliche Freiheit und Gleichheit und welche Weise ist das zu kritisieren? Und das, also auch in die Frage des Inhalts dann eigentlich dieser Ideologien, der bürgerlichen Ideologie. Heute geht es dann nochmal dezidiert um das Subjekt in der Krise, das bürgerliche Subjekt, also wie sieht das wirklich dann aus, wenn dieser kapitalistische Akkumulationsprozess an den Schocken gerät, also was bedeutet das dann gesellschaftlich, was bedeutet das individuell und für das Subjekt, das ja auch eine ganz besondere bürgerliche Form ist und auch eine ganz besondere Denkform nach sich zieht. Ja. Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung zum Begriff der Krise. Also es wird ja häufig jetzt gerade aktuell von der Wirtschaftskrise gesprochen, als sei das irgendwie was Reduziertes oder dass man nur auf dem Bereich jetzt ganz einfach die Ökonomie beziehen könnte. Dass wir, wenn man davon ausgeht, dass Kapitalismus aber kein reines Wirtschaftssystem ist, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Ich denke, da werden wir auch besser noch was dazu sagen. Ja, das dazu. Und wichtig ist uns aber nochmal festzuhalten, eben, dass das wirkliche Subjekt immer zu denken ist, was dann eben auch bestimmte Auswirkungen hat auf die Frage, wie auf die Krise reagiert wird oder wie mit den Anforderungen an das Subjekt umgegangen wird. Die zwei großen Anforderungen sind ja immer der politische Gehorsam als Staatsbürger und die Leistung von Lohnarbeit. Und auch die Frage, also wie sehen denn diese Bearbeitungsstrategien aus und welche Rolle spielt der Staat bei der ganzen Sache? Muss man gucken, worauf wir dann kommen. Ja, dann würde ich jetzt gleich zu Justin überleiten und öffnen. Ja, ich danke erstmal für die Einladung. Ich denke, die Punkte werden alle irgendwie vorkommen. Wahrscheinlich muss ich hier etwas näher ran, damit das mit Aufnahme was wird, ne? Ja. Ungefähr. Klar. So. Ja. Ich fange direkt an. Ich fange einfach an. Kremlitzers Express haben wir die Überlieferung eines der letzten Geistesblitze von Sven Giegold zu verdanken. Besagt hat der Gute, Zitat, ich halte nichts davon, irgendwelche Programme mit der Gießkanne zu stricken. Das hat er in der Sendung mit Maybrit Illner, der Talkshow, gesagt. Zweifellos ist dieser Satz für sich genommen einfach nur sinnlos. Er hätte auch, der Kamin ist grün, wer die Nacht am tiefsten brennt, sagen können. Psychologisch gedeutet unterscheiden sich die beiden oberflächlich gleich sinnlosen Sätze dann aber doch erheblich. Die unfreiwillige Komik Giegolds verrät, dass eine Talkshow keine rationale Debatte ist und in einem solchen Rahmen macht der Unsinn durchaus Sinn. Verpackt ist daran vielerlei. Zum einen handelt es sich um eine biografische Notiz zur eigenen Person. Er hält nichts vom Stricken, will heißen, er hat nicht vor, als Späteinsteiger bei den Grünen den Fundi zu machen. Denn die machten ja auf Parteitagen bekanntlich nichts anderes als stricken. Keine Fundamentalopposition also. Es wird Verantwortung getragen und auch der zugehörige Spontaneismus ist ihm fremd. Denn unbedacht und in Panik, auch das verrät der Satz, kommen seine Programme nicht zustande. Immerhin wurde er vermutlich eingeladen als derjenige Mahner, der die Notwendigkeit der Kontrolle der Finanzmärkte schon gepredigt hatte, als er noch verdächtigt wurde, die unabweisbare Globalisierung fundamentalistisch, also als weltfremder Träumer, zu bekämpfen. Die bedächtige Weisheit des Experten, den so schnell nichts umhaut, schon gar nicht so eine Krise, muss er dann aber trotzdem noch untermauern. nicht mit der Gießkanne, ist das Standardbekenntnis, das hoffnungsvolle politische Nachwuchstalente, denen die Weltverbesserei erst kürzlich ausgetrieben wurde, gedankenlos in jede Kamera plappern können müssen, die ihnen hingehalten wird. Nämlich, dass der Sozialstaat nicht einfach wahllos denen geben kann, die brauchen, sondern den Imperativen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gerecht werden muss. Wachstum, zumal wirtschaftliches, ist das Ergebnis von Zucht, heutzutage Fördern und Fordern genannt. Wer die Gießkanne überall hinhält, lässt auch das Unkraut wachsen. Gigols Unsinn ist überdeterminiert, wie sonst nur die Elemente des manifesten Trauminhalts. Gleichzeitig erweist er sich als erschreckend realitätstauglich, denn dass der Sozialstaat den Imperativen der Kapitalverwertung gehorchen muss, spricht natürlich in der Öffentlichkeit niemals gegen diesen, sondern immer für die Verwertung. Und wer das nicht allzu offen aussprechen möchte, bedient sich halt der Mittel der Traumarbeit, psychoanalytisch gesprochen. Der Traum von der Rückkehr des Staates, den die linke Neoliberalismuskritik in den letzten Jahren träumte, war eine dürre Rationalisierung des Realitätsprinzips und hatte und hat mit Wunscherfüllung nichts zu tun. Das ist mit der Krise ziemlich offensichtlich deutlich geworden. Die Pointe dabei aber ist, wir alle verstehen die Komik dieses Satzes auf Anhieb. Die Fantasien, die er bedient, indem er sich auf sie bezieht, sind nicht nur Privatangelegenheiten Sven Giegolds. Uns erscheint der Autor lächerlich und Gremlitzer kann eine Pointe daraus schlagen. Dass die uns Triebabfuhr verschafft, deutet darauf hin, dass wir mit dem Realitätsprinzip noch ein Hühnchen zu rupfen haben. Nur vordergründig funktioniert die Pointe, weil der Typ blöde ist und keinen vernünftigen Satz hervorbringt. In der Übereinstimmung können wir vielmehr trotzdem erkennen, dass nicht nur unser Denken, sondern auch dessen unausgesprochene Voraussetzungen, unsere psychologische Konstitution, gesellschaftlich im strengen Sinne sind. Sie entstehen nicht nur durch Einfluss der Gesellschaft, der Vorgang hieße dann Sozialisation, sondern sind Teil von ihr. Womit wir beim heutigen Thema, dem Subjekt der Gesellschaft und dem ihrer Krise wären. Offensichtlich, so viel lässt sich wohl voraussetzen, gibt es Denkbewegungen und Gedankenformen, durch die hindurch der Staat seit einigen Monaten als Retter aus der Not des Kapitals erscheint. Denn dass Giegold seine Programme von wem anders als vom Staat verwirklicht sehen möchte, daran hat nun wirklich niemand gedacht. Alles, was ich im Folgenden erzählen werde, ist unplausibel ohne den Gedanken, dass der Staat nicht nur eine formale Struktur und ein Machtverhältnis ist, sondern eben auch ein solcher psychologischer Sachverhalt. Genauer, das Krisenbewusstsein, das sich in den letzten Monaten gezeigt hat, ist inhaltlich und formal eine kollektive Fantasie von der Omnipotenz des Staates. Dieses ist das a priori jedes Elements der politischen Debatte. Etwas tun und den Staat etwas tun lassen sind in diesen Debatten ein und dasselbe. Wo auch immer jemand in der Öffentlichkeit die Worte "wir müssen" in den Mund nimmt, ist gemeint, wir sollten zustimmen, dass die Macht zwingt. Und nicht, wir müssen morgen wieder zur Arbeit gehen oder wir müssen alle Pipi, wenn wir viel Bier trinken. Alle von Giegold aufgerufenen Bilder setzen diejenige Souveränität voraus, die Gebrauch von der Gießkanne macht. Im Gegensatz dazu ist, der Kamin ist grün, wenn die Nacht am tiefsten brennt, in jeder Hinsicht unsinnig, weil diesem Satz ein solcher Zusammenhang fehlt. Als nationaler Zusammenhang rekurriert er psychologisch gleichzeitig auf die antisemitische, rassistische und patriarchale Identifikation der Subjekte. Letzteres, also das Patriarchale, weil er sein Vorbild am Gesetz des Vaters hat. Patriarchal männlich sind dabei nicht im Wesentlichen personale Eigenschaften von Männern, sondern die scheinbare Abwesenheit spezifischer Subjektivität in der Sachlichkeit des Expertenwissens. Soweit die Voraussetzungen. Sind diese Voraussetzungen einmal angenommen, lässt sich eine Erörterung zum Subjekt in der Krise schwerpunktmäßig in zwei Richtungen hin entwickeln. Zur subjektiv-individuellen und zur objektiven Seite hin. Hä, könnte auf diese Ankündigung eine Reaktion sein, was soll denn das? Es geht doch um Subjekt, warum gibt es daran eine objektive Seite? Will er nun doch über die inneren Gesetzmäßigkeiten referieren, die das Kapital in die Krise geführt haben? Das macht doch Robert Kurz schon immer so gut. Ja, das macht Robert Kurz gut und nein, will ich nicht. Ich sage das, weil die Veranstaltung ein wenig zu umfassend angekündigt ist. Deswegen muss ich eine Einschränkung des Themas vornehmen. Das macht etwas mit dir und mir, war in manchen Ankündigungen der Titel. Und dieses dir und mir möchte ich als die subjektive oder individuelle Seite des Subjekts bezeichnen. Also diejenige Seite, die arbeiten oder pipi muss oder zum Beispiel Schadenfreude empfindet und die nächste Punkband die Bad Banks nennt. Oder auch Angst und Furcht empfindet, ob nun alles noch schlimmer wird und wir noch weniger tun können. Die Liste der möglichen individuellen Reaktionen darauf, dass die Krise der Gesellschaft offensichtlich geworden ist, ist lang. Die kritischen und sarkastischen Reaktionen sollten wir, die wir hier rumsetzen, uns ausdenken und fördern. Manche können wir verstehen und bedauern und die regressiven und autoritären sollten wir bekämpfen. Immer mit dem Problem im Hinterkopf, dass an dem Wir, das ich gerade auch gebraucht habe, andere Absichten erkennbar sein müssen als an dem nationalen Wir. Rassismus, Antisemitismus und Sexismus gehören, wenn auch mit einigen Eigenarten, auf diese individuelle Seite, weshalb ich dazu heute wenig sagen werde. Über eine Diskussion können wir natürlich das noch diskutieren. Doch es gibt ja nicht nur das Resultat, also die verschiedenen Reaktionsweisen, die herauskommen, wenn etwas mit dir und mir gemacht wurde, sondern das, was etwas macht. Und dieses Machende ist allen Reaktionsweisen als Voraussetzung gemeinsam. Und dieses Etwas, also Kapital, Staat und Krise, sind noch lange nicht deshalb, weil die Menschen als Individuen verschieden sind, etwas rein Äußerliches, also Objektives. Subjekt und Objekt sind durcheinander dialektisch vermittelt, haben also Anteile aneinander. Es gibt Objektives am Subjekt und Subjektives am Objekt. Und heute geht es halt um das Objektive am Subjekt. Das setze ich als theoretische Grundannahme voraus und ich hoffe, dass ich im Verlauf des Referats darlegen kann, warum es sich um eine sinnvolle Vorannahme handelt. Zur groben Orientierung für diejenigen, die damit etwas anfangen können, objektiv am Subjekt sind im Wesentlichen die Funktionen dessen, was in der Psychoanalyse das Ich heißt. In der Geschichte der Philosophie heißt es bei Descartes die Res Cogitans, bei Kant die transzendentale Einheit der Apperzeption und bei Hegel der Geist. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, vielleicht bekommt ihr dann so langsam eine Idee im Verlauf des ganzen Referats. Das ist viel zu lang. Das ist nur, wer es jetzt einordnen konnte, hat was davon, wer nicht. Nee, ist nicht außen vor, sondern kriegt stückweise langsam erklärt am Gegenstand und nicht in abstrakt philosophisch. Aber noch ganz kurz die Zusammenfassung bei Kant. Dafür lautet, dass es sich um das Ich-Denke handelt, das alle Vorstellungen begleiten können muss. Also es gibt vor jeder besonderen Wahrnehmung gibt es eine Form der Wahrnehmung, die jede Wahrnehmung begleitet. Ohne die gibt es keine Wahrnehmung. Die ist aber selbst nicht empirisch. Sie ist nicht die Wahrnehmung selbst. Also, und damit ist der Mechanismus, der diese hervorbringt, auch kein psychologischer. Das vielleicht als ganz Kurzfassung. Der dialektische Widerspruch wiederum bedeutet, dass sich die Subjekte und die Objektivität des Kapitals nicht entsprechen. Dass also nicht das Subjekt aus dem Objekt abgeleitet werden kann. Die Psychologie des Subjekts in der Krise ist keine Widerspiegelung der objektiven Krisendynamik, sondern ein zwar äußerlicher, durch sie bestimmter und durch Internalisierung, also Hineinnehmen, zustande gekommener Sachverhalt, aber im Resultat eigenständig. Mit der These beziehe ich mich einfach auf die Adorno-Aufsätze, die Revision der Psychoanalyse und Psychoanalyse und Soziologie. Nee, Soziologie und Psychologie heißt, glaube ich, der Aufsatz. Es gibt nicht nur die Metapsychologie und die gesellschaftliche Struktur im Individuum, das ist also wichtig, man darf keine zu kurzen Schlüsse fassen, sondern auch die vom Ödipus-Komplex bestimmte Triebstruktur. Auch von der rede ich heute nicht, nur man muss es im Hinterkopf behalten, um daraus nicht jeden Inhalt des Objekts ableiten zu wollen. Es kann keine plausible Psychologie der Wirtschaft oder eine ähnliche wissenschaftliche Disziplin geben, auch wenn die dort heute vorherrschende positivistische Psychologie durch die generell sinnvollere psychoanalytische Lehre ersetzt würde. Geschähe dies, würde vielmehr klar werden, dass die psychische Verfassung der Einzelnen genau deshalb ökonomisch bedingt ist, weil die einzelnen Subjekte und deren Bedürfnisse im Ökonomischen nicht vorkommen. ökonomisch bedingt, ich glaube, das ist genau das, was du gerade meintest, mit das Ganze ist nicht nur ein ökonomischer Zusammenhang. Ökonomisch bedingt bedeutet gerade nicht von ökonomischen Ursachen hervorgebracht, etwa durch Interessen. Da hilft es auch nichts, sich Hintertürchen der Sorte, in letzter Instanz zählt die Ökonomie und dazwischen herrscht die Freiheit des Willens, einzubauen. Vielmehr bedeutet ökonomisch bedingt, dass nicht nur die Subjekte, sondern auch das Subjekt etwas ihm Äußeres, seinen Zwecken Fremdes vorfindet, was es durch seine Fremdheit zwingt, ökonomisch zu handeln. Also das Ökonomische, Rationale, alles nach Quantitäten beurteilen, ist ein Resultat der gesellschaftlichen Form und nicht das Ganze der Gesellschaft. Wichtig ist es hierbei meines Erachtens, nicht individualistisch von verschiedenen Subjekten oder Individuen zu reden, sondern tatsächlich von dem Subjekt bzw. von Subjektivität. Damit meine ich das, was an uns allen allgemein ist, also keine Einzeleigenschaft, die wir alle haben. Also wieder dieses allem empirische Vorgängige. Es ist dieses Subjekt, das etwas mit dir und mir macht, nicht nur, wenn es in der Krise ist. Die Subjektivität, um es nochmal explizit so widersprüchlich zu formulieren, wie es ist, ist die äußere Bedingung in uns. Der ideologische Ausdruck hiervon ist die universalistische Vorstellung von dem Menschen. Niemand von uns ist der Mensch, wir sind alle nur einzelne Menschen. Aber trotzdem denken wir in genau dieser Kategorie, wenn wir über uns denken. In Bezug auf den Staat als psychologischen Sachverhalt bedeutet dies, es geht um die Frage, wie der Staat dazu werden konnte. Welcher historische Prozess hat dazu geführt und welche Eigenart der Gesellschaftsform führt immer wieder neu dazu, dass gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und staatliche Souveränität so miteinander identifiziert werden können, dass der Eindruck entsteht, dass es jenseits des Staates nur individuelle Ohnmacht gibt. Denn Subjektivität ist zwar ein Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft, seit sie existiert, aber dass der Staat die äußere Bedingung in uns ist, ist etwas, was sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts langsam entwickelt hat. Davor galt, dass der Staat beschränkt werden musste, um die Handlungsfähigkeit des Subjekts garantieren zu können. Und der Grund dafür ist natürlich die Krise. Wenn es hilft, könnt ihr euch unter Subjektivität so etwas wie Handlungsfähigkeit als solches vorstellen, die es empirisch schlichtweg nicht gibt. Genauso, wie ich nicht abstrakt arbeiten kann, kann ich auch nicht abstrakt handeln. Ich kann zu einer ganz bestimmten Handlung fähig sein oder nicht. Handeln als solches kann ich aber nicht. Gleichzeitig muss ich aber der Form nach für jede einzelne Handlung immer gleiche Voraussetzungen erfüllen. Ich muss unterscheiden können zwischen mir und der Welt, das heißt, ich muss die Welt als etwas außer mir erkennen können, ich muss urteilen können und noch einiges mehr. Nicht reden, sondern handeln ist eine von vornherein autoritäre Parole, weil mit ihr dazu aufgefordert wird, jeden Austausch über den Inhalt der Handlungen zu unterlassen. Die dabei unterstellte Einigkeit kann nur den Status quo meinen. Um an einem einzelnen Sachverhalt noch einmal zu verdeutlichen, was das Objektive am Subjekt ist, und um zu den aktuellen Krisenerscheinungen zu kommen, mache ich jetzt nochmal einen zweiten Durchgang durch diese Überlegung. Wirtschaft besteht zu keinem einzigen Prozent aus Psychologie. Ich denke, das ist die Abgrenzung, die beim Thema Krise und Subjekt dringend notwendig ist, weil es sonst zu Missverständnissen kommt. Beziehungsweise, um es genauer zu fassen, auf der Ebene, auf der wir uns für das Ökonomische im engeren Sinne interessieren müssen, um zu begreifen, was eine Krise ist, besteht Ökonomie zu 0% aus Psychologie. Für die Antwort auf die Frage, auf Fragen wie die, warum Kapitaleigner A und nicht Kapitaleignerin B einen einzelnen Profit realisiert, mögen auch psychologische Aspekte eine Rolle spielen. Wer war risikofreudiger? Wer konnte neue Bedingungen schneller erkennen und so weiter und so fort? All das sind psychologische Voraussetzungen. Aber bereits bei der Frage, warum in einer einzelnen Situation die Risikofreudigeren den Gewinn machen, in einer anderen aber die, wie es dann heißt, konservativeren Anlegerinnen, lässt sich nicht psychologisch beantworten. Es bedarf also psychologischer Eigenarten, um sich in der Konkurrenz zu behaupten, aber innerhalb der Konkurrenz wird ja nur darum konkurriert, wer sich den bereits produzierten Mehrwert aneignet. Für die Antwort, die uns interessiert, das heißt die auf die Frage, warum es in der Krise gesamtgesellschaftlich nur Verlust zu realisieren gibt, spielt all das keine Rolle. Wenn alle zur Bank rennen, um ihre Einlagen abzuholen, weil die Zahlungsunfähigkeit der Bank droht, ist alles Psychologische unwesentlich. Es sei denn, wir lassen das Psychologische so unbestimmt, dass wir sagen, Psychologisches liegt vor, wenn alle zusätzlich zu ihrem Handeln auch noch irgendein Gefühl haben. Aber die Gleichförmigkeit des Handelns kommt dadurch nicht zustande. Das heißt, das Vertrauen, von dem momentan alle reden, ist kein psychologischer Sachverhalt. Und so wird darauf ja auch reagiert. Die Maßnahmen, die das Vertrauen wiederherstellen sollen, bestehen ja nicht darin, dass sich Bankkundinnen und Managerinnen versammeln, um Psychospielchen zu spielen oder Gruppentherapie zu machen. Auch wenn manche Talkshows diesen Eindruck erweckt. Schnell stellt sich dabei die Fantasie ein, also bei den Talkshows, dass sich alle Bankkundinnen mit dem Rücken vor die Managerin stellen, sich fallen lassen und anschließend mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, von den Managerinnen aufgefangen worden zu sein. Dies wird aber nicht deshalb nicht praktiziert, weil es der Größenordnung wegen unpraktikabel ist, sondern weil es sachfremd ist. Und wenn es geschehe, hätten wir was zu lachen und in Sachen Revolutionstheorie eine Sorge weniger. Wenn die herrschende Klasse in esoterische Seminare namens Geld und Urvertrauen rennt, oder wie so Teile dann heißen, ist das zwar nicht gut, aber sie machen dort harmloseres als in den Vorstandsetagen und Bundestagen. Denn dort wird stattdessen mit Sozialtechnologie reagiert, die, um die Kluft zwischen Subjekt und Objekt zu überbrücken, Wissen im weitesten Sinne voraussetzt. Es ist also die Erkenntnisfunktion des Subjekts gefragt. Welche Art dieses Wissen ist, will ich an dieser Stelle noch offen lassen. Dass ich am Ende erklären werde, dass es sich bei diesem Wissen um Ideologie handelt, wird wohl letztlich niemanden überraschen. Ist ja gerade schon angekündigt worden. Analysieren werde ich zunächst aber einmal das Wissen, das die Sozialtechnologinnen glauben zu besitzen und dasjenige, das im Verlauf der Reaktion auf die Krise entsteht. Wie wir gleich sehen werden, sind dies zwei verschiedene Dinge. Was auch logisch ist, weil im ideologischen Normalzustand hat ja niemand mit der Krise gerechnet. Das heißt, wenn die so undenkbar ist, muss ganz notwendigerweise was Neues beim Denken dieser Krise und beim Reagieren darauf entstehen. Dass überhaupt Wissen notwendig ist, ergibt sich daraus, dass niemand auf etwas Fremdes, also objektives Äußeres, adäquat reagieren und oder sich daran anpassen kann, wenn nicht zum einen dessen Existenz erkannt wurde und b, dessen Eigenarten bekannt sind. Die Psyche, um ein letztes Mal die Differenz zu betonen, kann durchaus ohne solches Wissen auskommen, denn sie verfährt nach der Differenz von Lust und Unlust. Und warum etwas und was daran Lust bereitet, muss nicht ansatzweise bekannt sein, damit sich die zugehörigen Empfindungen einstellen. Das ist sogar in der Regel nie der Fall. In der Regel nicht der Fall, so nie kann man auch nicht sagen. Es ist die Erkenntnisfunktion des Ichs, also das Subjekt, das Ideologie, also notwendig falsches Bewusstsein produziert. Ideologie ist nicht der Wegfall von Erkenntnis. Um dies zu verdeutlichen, werde ich nun beginnen mit einer Analyse des Wissens und seiner Form, auf das sich von den vertrauensbildenden Maßnahmen schließen lässt. Das ist der aktuelle Teil und ich habe mir als Beispiel die Bad Bank ausgesucht. Anschließend werde ich mich um die Erkenntnisnotwendigkeit kümmern, die das Kapital setzt, und um die Erkenntnismöglichkeit, die es bietet. Das ist auch nicht das Gleiche. Das heißt, ich werde mich um die Bedeutung des Fetischcharakters der Ware kümmern und um die Erkenntnisschranke, die er bedeutet. Und Betonung liegt hier auf Schranke. Also es gibt am Fetischkapitel natürlich auch ganz viele Passagen, die erklären, warum eine bestimmte Idee entsteht, also eben der Fetischismus. Es gibt aber auch eben immer die parallele Argumentation, warum irgendwann das Ende der Erkenntnis erlangt worden ist und deswegen in die Nebelreligion der religiösen Welt übergegangen wird. Dies, also der Warenfetischismus, waren die gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen des Subjekts, bevor Staat und Subjektivität miteinander identifizierbar waren. Es ist also erstmal in der Form, wie ich es referieren werde und wie es bei Marx steht, was historisch Vergangenes. Im letzten Teil werde ich dann die Geschichte der Krise des Subjekts referieren, um die heutigen Reaktionen auf die Krise einordnen zu können. Und auch um zu beschreiben, wie dieses historisch Vergangene aber natürlich immer wieder fortgesetzt wird. Aber unter neuen Bedingungen, in neuer Form, also unter der Bedingung des Staates, unter der Bedingung der gelösten Krise, das ist alles ein historischer Prozess, der das vorausgesetzte Historische wieder aufnimmt, aber nicht wieder gleich reproduziert. Das ist das Wichtige. Aber erstmal zur Bad Bank. Wie es sich in einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen gehört, habe ich als erstes natürlich bei Wikipedia nachgeschlagen, um etwas über die Bad Bank zu erfahren. Zu lesen bekam ich folgenden ersten Abschnitt. Jetzt ein Zitat. Eine Bad Bank, in Klammern Englisch für schlechte Bank bzw. Abwicklungsbank, ist ein gesondertes Kreditinstitut zur Aufnahme von Derivaten und Zertifikaten von in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Emittenten und zur Abwicklung sogenannter notleidender Kredite sanierungsbedürftiger Banken. Im Rahmen der Bewältigung einer Bankenkrise, wie der aktuellen Finanzkrise ab 2007, kann die Überführung solcher Kredite in eine Abwicklungsbank, für deren übernommenes Kreditportfolio der Staat einen Einlagensicherungsfonds oder eine Bankengruppe die Haftung übernimmt, eine sinnvolle Maßnahme darstellt. Also, sie ist etwas, sie ist bekannt, sie kann eine sinnvolle Maßnahme darstellen. Wie an den Betonungen beim Vorlesen des Zitats vielleicht schon deutlich geworden ist, gilt mein Hauptaugenmerk einer Eigenart des Stils, in dem dieser Absatz verfasst worden ist. Denn er ist ja mit einer seltsamen Selbstsicherheit formuliert und zumindest ich frage mich, wo die Autorinnen diese Selbstsicherheit hernehmen. Es geht hier immerhin um die Wirksamkeit von Handlungsweisen, die noch nie ausprobiert wurden. Also die lockere Beispielklammer wie der aktuellen Finanzkrise ab 2007 ist keine lockere Beispielklammer, sondern der Grund überhaupt für die Erfindung dieses Dings. Also, die sind noch nie ausprobiert worden. Und das auch noch in einer Situation, an deren Eintreten bis vor kurzem kaum jemand überhaupt gedacht hat. Zum Vergleich, bevor Naturwissenschaftlerinnen behaupten, sie hätten herausgefunden, dass Wasser gegen Feuer hilft, haben sie A. von Erfahrungen zu berichten, B. ellenlange Versuchsreihen vorzuweisen und weil sie dann immer noch nicht sagen können, ob jedes Wasser gegen jedes Feuer wirkt, denn sie haben ja nicht jedes Wasser und jedes Feuer ausprobiert, sehen sie sich verpflichtet, ein Gesetz, also widerspruchsfreie abstrakte Sätze darüber aufzustellen, die das Beobachtete erklären. Nichts von alledem hier. Das heißt, die Quelle der Selbstsicherheit über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme muss eine andere sein als wissenschaftliches Wissen. Das ist jetzt kein Lob des naturwissenschaftlichen Positivismus, sondern erstmal nur ein Herausstellen der Differenz, was sonst in der Wissenschaft so üblich ist. Bei den Ökonomen ist es das aber nicht. Zunächst aber ein paar einführende Sachen zum Inhalt dieses Absatzes bzw. generell der Bad Bank. Ich referiere jetzt einfach das, was auf den Zeitungen zu entnehmen war und was die meisten von euch vermutlich im Groben auch kennen werden. Die Zahlungsschwierigkeiten der Banken bestehen darin, dass die Wertpapiere, von denen hier die Rede ist, mit einem Schlag ihren bisherigen Wert verloren haben. Und das ohne, dass konkurrierende Papiere ähnlich markant gestiegen wären. Der bisherige Wert ist für die Banken der Buchwert. Das heißt, sie haben ihn in ihren Bilanzen als eigenem Besitz stehen. Obwohl es sich nur um einen Anspruch auf Besitz handelt. Gekauft haben sie ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt zum damaligen Marktwert, der nicht mit der Höhe des Anspruchs übereinstimmen muss. Ganz im Gegenteil, denn der Gewinn sollte zustande kommen dadurch, dass der Wert zum Zeitpunkt der Fälligkeit höher ist als der Kaufpreis. Das war das Motiv für den Kauf. Mit anderen Worten, die eine Bank sagt zur anderen, wir haben hier Ansprüche auf Kredite in Höhe von 1 Milliarde Euro, die werden in 5 Jahren fällig, wir brauchen aber gerade jetzt bares Geld, kauft uns doch mal die Milliarde in 5 Jahren für heutige 900 Millionen ab. Das ist das Geschäft. Mitgekauft wird so natürlich auch das Risiko, dass der eine oder andere Kredit in 5 Jahren nicht zurückbezahlt werden kann. Dies senkt den Marktwert der Papiere, deswegen sind es weniger als die 1 Milliarde. Aber weil sie so jederzeit handelbar sind, kann der Marktwert wie bares Geld behandelt werden. Allerdings mit schwankendem Wert. Der Buchwert, also die Höhe dieses baren Geldes, wird turnusmäßig dem aktuellen Marktwert angepasst. Für sich genommen also ein ganz normales kapitalistisches Geschäft, von dessen Einzelheiten diejenigen, die es betreiben, normalerweise durchaus etwas wissen. Und solange gesamtgesellschaftlich das Kapital akkumuliert, also im Umfang wächst, kann dabei zwar Einzelnen etwas passieren, nie aber allen gleichzeitig. Irgendwo bleibt der Verlust, der im Fall eines Kreditausfalls besteht, zwar hängen, aber systembedrohend ist das nicht. Denn das vorgeschossene und für die einen verlorene Geld ist ja anderswo wieder ausgegeben worden, sonst wäre es ja nicht verloren. Es gehört dies zu dem Wissen, das die Sozialtechnologinnen zu besitzen glauben. Vor allem gehört hierzu auch das Wissen, dass der Verlust in der Regel nicht an den Banken hängen bleibt. Denn die Banken investieren so breit gestreut, dass sie den Großteil des Verlusts, den sie an der einen Stelle machen, an der anderen wieder ausgleichen. Das kann auch nicht anders sein, denn die Ware der Banken ist ja das Geld, das heißt das allgemeine Äquivalent aller Waren. Will heißen, also das jetzt einmal durchgespielt, sagen wir mal, ein Autokonzern hat für 100 Millionen einen Kredit aufgenommen, um eine neue Fabrik zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ob man dafür eine neue Fabrik kriegt, aber die Höhe ist auch egal. Die 100 Millionen sind draufgegangen für den Bau des Gebäudes und die Maschinen darin. Die wiederum haben ein Bauunternehmen und eine Maschinenbaufirma gebaut und jeweils 50 Millionen kassiert. Anschließend hat sich herausgestellt, dass die Autos keinen Absatz finden werden. Die Firma geht pleite und kann den Kredit nicht zurückzahlen. Die Bank bekommt nun aus der Konkursmasse den Erlös für den Verkauf der Fabrik. Sagen wir mal 80 Millionen. Die hat ein Konkurrent der Autofirma gekauft und konnte so seine Produktionskosten senken. Denn für 80 Millionen hätte er ja keine neue bauen können. Es sei denn, der Konzern ist beschissen worden von der Baufirma, aber solche Dinge nehmen wir jetzt mal aus. Die Beispiele kennt ihr alle aus dem Kapitallesekurs. Die Bank hat nun zwar Verlust gemacht, aber nicht 100 Millionen, sondern nur 20. Und nicht einmal das. Ein Teil bekommt sie auch wieder rein, weil das Bauunternehmen und die Maschinenbaufirma ja ihrerseits einen Kredit bei der Bank aufnehmen mussten. Und zu guter Letzt, und da hat die Bank natürlich dran verdient, und zu guter Letzt dürfte die Bank auch Aktien des Konkurrenzunternehmens besitzen, das einen extra Profit machen konnte, weil es die eigene Produktion erweitern konnte und die Fabrik billiger bekam. Keine Bank würde jemals auch nur einen einzigen Kredit vergeben, wenn sie all dieses Wissen nicht für sich verbuchen und vertraglich garantieren lassen könnte. Riesige Abteilungen der Banken und externe Dienstleister wie die Ratingagenturen sind ausschließlich damit beschäftigt, dieses Wissen zu sammeln und auszuwerten. Zwar wissen diese auch, dass die beiden letzten Posten, also der Gewinn durch die Kredite an die Baufirma und der Gewinn durch den Besitz der Aktien an der Konkurrenz, zwar wissen diese auch, dass die beiden letzten Posten zwar Gewinn gewesen wären, zwar zusätzlicher, wenn der Kredit hätte zurückgezahlt werden können. Aber den Verlust gleichen sie aus und damit sind die Betroffenen zufrieden. Der Rest ist das Risiko, mit dem sie ihren Klassenprivileg legitimieren. Zu Recht entdecken sie in all diesen Tauschvorgängen nichts, was das System als solches bedroht. Der gesamtgesellschaftliche Mehrwert ist im Fall einzelner Verluste nur an anderer Stelle realisiert worden und fertig. Wer es schafft, ihn für das eigene Unternehmen zu realisieren, bekommt eine Prämie. In der Realität verteilt sich dieser Zirkel natürlich über viel mehr Banken und Firmen, aber das Prinzip der Zirkulation bleibt das gleiche. Eine Krise, das ist wichtig festzuhalten, ist niemals einfach nur die Summe von Pleiten. Also, dass viele Leute gleichzeitig falsch investiert haben, das ist nie die Ursache, das ist immer das Resultat, das sich im Nachhinein herausstellt. Die Quelle der Selbstsicherheit kann dieser Lauf der Dinge aber nicht sein. Also der Selbstsicherheit bei der Formulierung, wie das mit der Bad Bank ist. Denn das Spezifische an der aktuellen Situation ist ja gerade, dass die Bedingungen hierfür offenbar entfallen sind. Der Sachverhalt, auf den mit Bad Banks reagiert wird, muss also ein anderer sein. Es müssen zusätzliche Bedingungen hinzukommen, die keine Folge der Zirkulation sein können und die bewirken, dass es nicht, wie gerade skizziert, Gewinner und Verlierer in der Konkurrenz gibt, sondern ausschließlich Verlierer. Zunächst einmal sähe die Situation schon ganz anders aus, wenn es das Interesse der Konkurrenz an der Fabrik nicht gäbe, weil es Überkapazitäten in der gesamten Branche gibt. Die Konkursmasse wäre dann nicht mehr 80 Millionen, sondern sagen wir nur noch 50 Millionen wert, weil das Gebäude mit leichten Umbauten noch für andere Zwecke brauchbar ist, die Maschinerie aber nur noch Schrottwert hat. Mit Maschinen zum Autobau kann man kein Brot herstellen. Aber auch hier sorgt die Zirkulation auf den Finanzmärkten nicht für die Krise, sondern im Gegenteil verteilt, das heißt relativiert die Verluste noch und schafft Profitmöglichkeiten in anderen Branchen. Denn die Überproduktion in der Autobranche sorgt ja für günstigere Autos, also für niedrige Transportkosten und so weiter und so fort. Was ich an dieser Stelle erstmal festhalten will, solange der Wert, der da so zirkuliert, für eine lediglich in der Höhe schwankende ökonomische Größe gehalten wird, solange sich also das Wissen, über das die Sozialtechnologien verfügen können, auf dieser Ebene bewegt, ist weit und breit kein Krisengrund auszumachen. Wir wissen selbstverständlich, also weil wir haben ja Robert Kurz zugehört, dass sich der Krisengrund erst zeigt, wenn in Betracht gezogen wird, dass der Wert vergegenständlichter Arbeit ist, dass das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate gilt, dass das Kapital historischen Charakters ist und so weiter. Aber all das liegt auf der Seite des Objekts und um die geht es heute ja nicht. Also, ich sage es aber vielleicht nochmal trotzdem, ich setze eine relativ klassische marxistische Krisentheorie natürlich voraus, die sagt, der Grund der Krise liegt in der Produktion und im Überflüssigwerden von Arbeit und so weiter. Stattdessen fange ich so langsam mal an, den Verdacht zu entwickeln, dass das Subjekt in der Krise gegen seine eigene Ideologie angehen muss. Denn die verbrieften Kredite, die nun giftig sind, waren, solange sie noch funktionierten, Mittel der Relativierung der Verluste. Ohne sie wäre der Crash früher eingetreten. Und wer so etwas heute giftig nennt, betreibt die klassische Verkehrung und Projektion eigener Vorstellungen. Ein subjektiver Mechanismus, der vor allem dem Antisemitismus eigen ist. Also etwas, was zum eigenen Zusammenhang gehört, als etwas von außen hinzukommendes, das zerstörend beschreibt. Das ist giftig nun ganz eindeutig. Das unmittelbare Krisenbewusstsein, das nach den Ursachen forscht, muss notwendigerweise abstruse Vorstellungen über schuldhaftes Handeln entwickeln, weil für die Ursache der Entwertung in der Krise genau das Gleiche gilt wie für die Ursache von Mehrwert und Profit. Für Letzteres gilt bekanntlich, jetzt ein Zitat aus dem Kapital, unser nur noch als Kapitalistenraupe vorhandener Geldbesitzer muss die Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verkaufen und dann auch am Ende mehr Wert herausziehen, als er hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muss in der Zirkulationssphäre und muss nicht in ihr vorgehen. Für die Entwertung gilt das Gleiche. Der Schmetterling wird in der Zirkulationssphäre zusammengefaltet und kommt doch schon als zermatschte und zertretene Raupe in ihr an. Das Managerversagen, was dann das schuldhafte Handeln ist, ist das notwendige Gegenstück zur Fantasie von der weitblickenden, tüchtigen und produktiven Unternehmerpersönlichkeit. Nach Ursachen forscht das in seinem Wissen beschränkte Bewusstsein, aber trotzdem, weil die objektive Entwertung des Kapitals die Buchhalter der Banken dazu zwingt, Abschreibungen in Höhen vorzunehmen, in denen die Geschäftsgrundlagen der Banken, und zwar aller Banken, gefährdet ist. Und damit auch die Geschäftsgrundlage aller kapitalistischen Unternehmen, denn ohne Kredite läuft da systembedingt nichts. Mit eigenen Spargroschen lässt sich vielleicht eine Lottobude aufmachen, kapitalistische Produktion ist auf ihrer Basis aber notwendig ineffizient. Die Gefährdung der Geschäftsgrundlagen ist mit dem bestehenden Wissen leicht zu errechnen. Das hat seinen Grund darin, dass die Banken verpflichtet sind, einen gewissen Prozentsatz, momentan sind es 7%, des durch sie hindurch zirkulierenden Geldes als Eigenkapital vorzuhalten. Einen großen Teil des Geldes, mit dem sie hantieren, ist ja gar nicht im Besitz der Banken. Sie haben es sich selbst nur geliehen. Und zwar einerseits von den Zentralbanken und andererseits von denjenigen Kunden, die Einlagen bei ihnen machen. Damit, also mit dieser Vorschrift, dass es das Eigenkapital geben muss, damit sind die Gläubiger der Banken vor den unmittelbaren Auswirkungen einer Fehlinvestition der Bank geschützt. Das heißt, bei 7% Eigenkapital können 7% der Kredite faul sein und noch immer kann die Bank ihrerseits ihre Gläubiger bedienen. Danach ist eine Bank nach dem Konkursrecht pleite und die Gläubiger werden nur noch aus der Konkursmasse und dem Einlagensicherungsfonds bedient. Die Konkursmasse ist bei Banken nahezu nicht vorhanden, denn die haben ja eigentlich keine Produktionsmittel. Also die bisschen Schreibtische und Computer, die zählen da nicht. Also im Gegensatz zu der Autofabrik, die ja tatsächlich eine Fabrik darum stehen hat. Deswegen ist irgendwie der Irrsinn, irgendwie der aus Richtung Linkspartei kommt, dass ja wenigstens die Banken jetzt verstaatlicht werden, der größte Schwachsinn überhaupt, da ist nicht mal was zu verwenden. Da kann man nichts aneignen, enteignen oder sowas, das ist einfach nutzlos, was die da tun für alle anderen Gesellschaftsformen. Da die Buchwerte der inzwischen unverkäuflichen Papiere ja in der Vergangenheit als Vermögen bilanziert wurden und somit zum Eigenkapital beitrugen, führt eine plötzliche Unverkäuflichkeit dieser Papiere und damit natürlich ein Kurssturz nun dazu, dass das Eigenkapital der Banken deutlich sinkt. Der mit dem Zusammenbruch ganzer Branchen, also in diesem Fall der Immobilienmarkt in den USA, verfällt ja auch der Wert der Konkursmasse. Resultat ist, also nichts mehr, was die Banken haben, ist irgendwas wert oder ein Großteil nicht mehr. Resultat ist, dass kein Eigenkapital für neue Kredite da ist, beziehungsweise der Konkurs droht. Das wiederum führt zu Kettenreaktionen, denn andere Banken haben ja wiederum Kredite an die Pleitebank vergeben, deren Eigenkapital sinkt wiederum und so weiter. Das geht. Betroffen sind aber nicht nur andere Banken, sondern auch die Firmen, die kurzzeitig ihre realisierten Profite bei der Pleitebank geparkt haben, weil sie langfristig ihren Maschinenpark erneuern müssen. Also die Autofirma baut ja nicht immer, wenn sie ein Auto verkauft, ein Stück ihrer Anlage neu, sondern die realisiert den Wert dieser Anlage und nach ein paar Jahren, wenn die komplett erneuert werden muss, muss sie das Geld da haben. Das heißt, in der Zwischenzeit gibt sie das an die Bank verleiht es und dann kriegt sie es mit Zinsen zurück und dann hat sie wieder das Geld. Dieses Geld ist nun aber auch futsch, wenn die Bank pleite macht. Das heißt, die Firmen müssen nicht nur die Verluste verkraften, sondern brauchen in der Folge auch neue Kredite, die ihnen auch die anderen Banken nicht mehr geben können, sei das Unternehmen auch noch so konkurrenzfähig. Alles in allem, das Vertrauen, das nicht mehr besteht, ist also weit davon entfernt, ein psychologischer Sachverhalt zu sein, sondern ist die ideologische Bezeichnung für eine ökonomische Relation, die nicht mehr stimmt. Individuell vertraut wird dabei offensichtlich in die Anwesenheit von Geld. Denn mit nichts anderem hantieren die Maßnahmen, die die Relationen wieder kitten sollen. In Gesetzesform haben die dann durchaus putzige Namen. Das erste Gesetz war das Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Getragen ist die Namensgebung offensichtlich von der gleichen Selbstsicherheit wie der Wikipedia-Artikel, von der wir immer noch nicht wissen, woher sie eigentlich rührt. Sie ist aber offensichtlich da, denn niemand kam auf die Idee, das Gesetz, wir wissen zwar nicht warum, aber wir haben das Gefühl, das Geld ausgeben hilft, Gesetz zu nennen. Stattdessen wurde das erhoffte Resultat, die Stabilisierung, als Inhalt des Gesetzes ausgegeben. Als sich dann herausstellte, dass das so schnell nichts werden würde mit der Finanzmarktstabilität, nannten die Landsleute das nächste Gesetz nach dem gleichen Muster Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz. Das ist das, nachdem jetzt gerade diese HRE-Enteignung vonstatten gegangen ist. Es tat sich zwar nichts, aber wenigstens das sollte nun schneller gehen. Der wahre Abschreibungsbedarf wurde zwar nun erst so richtig entdeckt, es musste also die Bad Bank her, aber man war ja auf gutem Weg. Das Gesetz, das die Bad Bank ermöglicht, heißt daher nun, dreimal dürft ihr raten, irgendjemand, Gesetz zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung. Und denn die war ja sowieso schon von vorne weg beschlossene Sache. Weil aber selbstverständlich klar ist, dass das nicht dazu führen wird, dass die Menschen ihre Verhältnisse in Zukunft mit Wille und Bewusstsein gestalten können, wird gleich mitgesagt, dass die Voraussetzung für die ganze Stabilität selbstverständlich Wirtschaftswachstum ist, also die Stabilität selbst. Wobei schon seit Jahren niemand eine Idee hat, wie denn dieses Wachstum entstehen soll, um Arbeitsplätze zu schaffen. Das Gesetz selbst, auch das war in den Zeitungen zu lesen, erlaubt es Banken, die sich im Besitz wertloser Papiere befinden, deren Wertlosigkeit nicht dem bestehenden Bilanzierungs- und Konkursrecht gemäß fortlaufend, sondern erst zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Papiere zu realisieren. Good Banks, formerly known just as Banks, geben die faulen Papiere an die Bad Banks, formerly unknown. Der Staat garantiert 90% des aktuellen Buchwerts und die Bad Banks haben Pleiteverbot. So einfach ist das mit der Finanzmarktstabilisierung. Das Bad Bank-Gesetz sieht vor, für alle an die Bad Bank übertragenen Papiere in zwei Schritten den sogenannten Fundamentalwert zu berechnen. Also der Ausdruck steht so tatsächlich im Gesetz. Der erste Schritt ist der 10%ige Abschlag vom Buchwert, der auch nur dann vorgenommen werden muss, wenn dabei die Kernkapitalquote erhalten bleibt. Also wenn selbst das noch zu viel ist, dann wird auch davon abgesehen. Anschließend bestimmt der Bankensicherungsfonds noch einen angemessenen Abschlag für weitere Risiken, der später zu zahlen ist. Das macht der Fonds geheim, eigenständig. Also da gibt es auch keinen Maßstab, nach dem das passieren soll. ist aber auch völlig wurscht. Während all dieser Versuche entsteht eine neue Art von Wissen, das Krisenbewusstsein, das die Eigenart hat, dem in der üblichen Praxis relevanten Wissen von der Wechselseitigkeit der Tauschvorgänge, dem Schwanken des Werts der Dinge und so weiter entgegenzustehen. Denn schon die Frage, warum auf einmal alle Geld ausgeben wollen, lässt sich aus der Ideologie heraus nicht so recht plausibel machen. Dass viel neues Geld viel hilft, könnte, oberflächlich betrachtet, durchaus in Frage stehen, denn auf der Ebene der Analyse der Entwicklung der Krise sind ja alle der Ansicht, dass zu viel Geld von zu vielen Leuten zu unkontrolliert durch die Gegend, also ideologisch weggegeben wurde. Warum also mit niedrigen Leitzinsen und Garantien noch mehr Geld schaffen? Was ja gerade passiert. Aber genau diese oberflächliche Betrachtung scheint in der Krise nicht gefragt zu sein. Stattdessen wird schlagartig alles das, was vorher in unendlich viele Tauschvorgänge zerfiel, ein riesiger Klumpatsch. Die permanente Bewegung des Werts wird fundamental, nach gängigem Sprachgebrauch also etwas, worauf sich aufbauen lässt. Auf einmal werden alle zu den objektiven Relationen, in denen sie sonst stehen. Die Identität des Kapitals als Ganzes, also die Einheit von Produktionsprozess und Verwertungsprozess als Mittel seiner Erhaltung durch Vermehrung, die wiederum nur vermittelt bestehen kann, soll zur unmittelbaren Existenzweise jedes einzelnen Kapitals werden. In ökonomischen Begriffen formuliert, vorher galten Werte und Preise als identisch, als ein Resultat, also innerhalb der ökonomischen Theorie, als ein Resultat der Preisbewegungen auf dem Markt, Angebot und Nachfrage. Nun aber, wo der Markt die Wertlosigkeit mit Preisen gegen Null bescheinigt, sollen Wert und Preis rein gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist die völlig entgegengesetzte Idee, die daraus resultiert in der Krise. Wo früher alle hofften, den Konkurrentinnen realisierten Mehrwert abzunehmen und auf das eigene Kapital lenken zu können, scheinen nun die Summen in den Statistiken der Sozialtechnologen auf einmal als unmittelbare Realität auf die Handeln zugegriffen werden kann. Also die wussten ja vorher, dass sie nur Statistiken machen. Und alles Geld, so die kollektive Fiktion, muss erstmal seinen in Tüdelchen fundamentalen Wert, also aus der Gesetzesformulierung, fundamentalen Wert wieder erhalten, bevor das übliche Spielchen weiter betrieben werden kann. Und solange dies noch nicht der Fall ist, soll der Staat diesen eigentlichen Wert mit seiner Macht garantieren. Es ist nicht nur die Bereitschaft zur Unterordnung unter die staatlichen Geh- und Verbote, sondern die Identifikation der Einzelnen mit dieser Macht, die die Selbstsicherheit stiftet. Dabei existiert die Konkurrenz der Einzelkapitalien unter der Oberfläche selbstverständlich weiter. Es entsteht die Situation, dass das Bewusstsein die Entwertung des Kapitals durch die Krise leugnet, während in der Praxis, aber unbewusst, alle Einzelnen diese Entwertung anerkennen und sich das paradoxe Ziel setzen, die Konkurrenz als objektive Gegebenheit auszusetzen, um die Konkurrenzbetriebe mit der blinden Gewalt des Wertgesetzes persönlich niederzustrecken. Auf diese Art wird momentan ermittelt, welcher der großen Autokonzerne liquidiert werden muss. Weil dass einer über die Klinge gehen muss, ist wohl klar. Ökonomisch kann man das nicht mehr ausfechten, das ruiniert den ganzen Laden, also wird es politisch entschieden. Das, worum es dem Staat geht, ist kein Eingriff in die oberflächlichen Abläufe des Kapitalverkehrs. Solche Eingriffe sind zwar vonnöten, denn auf sich gestellt wäre dieser ja bereits zusammengebrochen. Vollzogen werden sie aber aus höherer Notwendigkeit, weswegen Gremlitzer ganz richtig lag, als er Sven Giegolds Weisheit kommentierte mit, Zitat Gremlitzer, ein Mann von morgen, der Programme mit der Gießkanne zu stricken vermag, ist zu Höchstem geboren. Dem Staat geht es mit den Eingriffen grundsätzlicher um die souveräne Fixierung des Werts des Wertes und damit um etwas, was der Logik nach unmöglich ist. Was heißt das und warum diese Doppelung, Wert des Werts fixieren? Es ist festzuhalten, dass der Staat sich in der Krise um die Voraussetzungen der individuellen Profitmacherei kümmern muss, die zuvor bewusstlos vorausgesetzt wurden. Also er muss nicht nur die Resultate garantieren, also dass das Geld auch bei denjenigen bleibt, die es besitzen, also diese ganzen formalen rechtlichen Dinge, sondern auf einmal sind Voraussetzungen in Frage gestellt, die jetzt auch noch der Staat erledigen soll. Und zwar, nun komme ich zum wahren Fetisch, vom Wert als gesellschaftlichem Verhältnis selbst. Das ist nämlich normalerweise die Voraussetzung des Kapitals. Das ist eben ein automatisches Objekt, was sich seine eigenen Voraussetzungen schaffen kann. Denn der Wert, das lässt sich aus der Marx'schen Wertformanalyse lernen, ist ja Doppeltes. Einerseits eine ökonomische Größe, bestimmt durch das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die zur Produktion der Produkte verausgabt werden muss, und andererseits gesellschaftliches Verhältnis der Produzenten. Diesen, also den Produzenten, schreibt Marx in einer berühmten Formulierung, jetzt Zitat, erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind. Das heißt nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Ich mache nun einen Sprung zur Relevanz der Wertformanalyse für die Frage nach dem Subjekt in der Krise. Die Referenzen zum wahren Fetischkapitel mache ich nur so, dass ich vom Ergebnis her argumentiere. Ich werde das nicht herleiten. Ich glaube, das ist bei der Veranstaltung schon vor 2 Wochen gemacht worden und die Herleitung ist lang. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen verständlich. Zunächst einmal zur Einordnung des Zitats, das ich gerade gebracht habe, zum bisher Gesagten. Die Privatarbeiten, um die es dabei geht, sind in diesem Fall all die ökonomischen Gegenstände, von denen ich bisher gehandelt habe. Also die Wertpapiere, die Kredite, die Produktionsanlagen, die Firmen, die Banken und so weiter. Das sind ja auch alles Waren, ganz klassisch mit Tauschwert und Gebrauchswert. Und sie werden ja auch dauernd verkauft, übernommen, und das geht ja hin und her mit den Dingern da. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Privatarbeiten sind die ökonomischen Relationen, in denen sie stehen. Die Tauschrelation 20 Ellen Leinwand ist ein Rock wert, also die berühmte aus dem Kapital, lässt sich nicht nur fortentwickeln zur Form 20 Ellen Leinwand gleich 10 Euro, sondern auch zu der Form, der Anspruch auf Kredit über 100 Millionen ist 90 Millionen Euro wert. Das ist auch so eine Wertform. Nur so lang hat das Marx nicht getrieben, da wären wir ja alle wahnsinnig beim Lesen geworden. Auch wenn sich in dieser Form Entwertung andeutet, weil sie heißt ja 100 Millionen sind 90 Millionen, erscheint darin nichts anderes als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Oder vielmehr deutet sich an, dass mit der Erscheinung wird so langsam schwierig. Der Vorgang der Erscheinung ist vermittelt durch die Tauschakte, die den Tauschenden ihre Beziehungen aufdrückt. Über die Rolle der Leinwand, jetzt komme ich wieder zu den Originalformen von Marx, in 20 Ellen Leinwand gleich ein Rock, schreibt Marx, wieder Zitat, indem sie die andere Ware, also die Leinwand den Rock, indem sie die andere Ware sich als Wert gleichsetzt, bezieht sie sich auf sich selbst als Wert. Indem sie sich auf sich selbst als Wert bezieht, unterscheidet sie sich zugleich von sich selbst als Gebrauchswert. Indem sie ihre Wertgröße, und Wertgröße ist beides, der Wert überhaupt und quantitativ gemessener Wert, im Rocke ausdrückt, gibt sie ihrem Wertsein eine von ihrem unmittelbaren Dasein unterschiedene Wertform. Indem sie sich also als ein in sich selbst differenziertes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Ware dar. Nützliches Ding, das zugleich wert ist. Als ich gerade sagte, es gehe dem Staat um die Fixierung des Werts des Werts, meinte ich genau dieses Doppelte. Er gibt vor, dafür zu sorgen, dass die gesellschaftliche Beziehung, also Wert überhaupt, quantitativ gemessener Wert bleibt. Den Dingen soll weiterhin Wertform zukommen. Er, der Staat, weiß das nicht, aber er will es tun. Wenn wir die zitierte Stelle ernst nehmen, und das sollten wir, ist das unmöglich. Denn es sind ja gar nicht die Menschen, die die Macht haben, den Dingen Wertform zukommen zu lassen, sondern die Dinge selbst. Natürlich nur unter Bedingung, dass Privateigentum an Produktionsmitteln existiert. Denn wortwörtlich steht dort, die Leinwand, nicht der Leinwandbesitzer und schon gar nicht der Staat, drückt ihre Wertgröße aus und gibt sich eine von ihrem unmittelbaren Dasein unterschiedene Wertform. All dies geschieht hinter unserem Rücken. Wir wissen es nicht, aber wir tun es. Berühmtes Zitat. In diesem Tun liegt die Voraussetzung dafür, dass die Einzelnen ökonomisch handeln können. Und das soll jetzt der Staat auf einmal tun. Womit wir wieder beim Wissen und damit beim Subjekt wären. Denn wenn dies so ist, wenn die Voraussetzungen der Gesellschaft bewusstlos gegeben sind, stellt sich natürlich die Frage, wie sie überhaupt gesetzt werden können. Wer kann überhaupt sagen, was gesetzt werden muss? Ideologie, also notwendig falsches Bewusstsein, ist nur dann ein sinnvoll zu verwendender Begriff, wenn sich das Denken, das als Ideologie bezeichnet wird, sich anmaßt, dieser Objektivität zu entsprechen, also einen Anspruch auf Wahrheit vertritt, sei es auch noch so vermittelt. Denn mit Notwendigkeit entsteht das falsche Bewusstsein nur, wenn sich das Denken den Zwängen der Logik unterordnet. Was bei einem an sich selbst widersprüchlichen Zusammenhang falsch werden muss, also zu gesellschaftlich objektivem Schein führt. Ein solcher Schein ist damit auch das erkennende Subjekt selbst. Der Fetischcharakter der Ware und alle daran anschließenden fetischistischen Formen des Werts entstehen genau in dieser Konstellation. Und jetzt wieder ein Zitat aus dem Kapital. Es steht dem Werte nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später suchen die Menschen, den Sinn der Hieroglyphe zu entziffern, hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ihr gesellschaftliches Produkt so gut wie die Sprache. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, dass die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit. Das erste Problem besteht bereits darin, also das jetzt komme ich wieder zu, was hat der Staat eigentlich für ein Problem, wenn er das jetzt auf einmal selbst tun soll? Das erste Problem besteht bereits darin, dass die Volkswirtschaftslehre, die ja die zuständige Wissenschaft sein müsste, vom Wert überhaupt, also der gesellschaftlichen Beziehung, schon seit ca. 80 Jahren nichts mehr wissen möchte. Wenn heute Volkswirtschaftler noch Adam Smith oder Ricardo heranziehen, und diejenigen sind die, die die späte wissenschaftliche Entdeckung, von der Marx schrieb, gemacht haben, wenn sie das also tun, bemühen sie sich regelmäßig, möglichst bald zu bemerken, dass deren Arbeitswertlehre, also genau diese Entdeckung, von ihrer Position aus ein Fehler war, der nur dem Sozialismus genützt habe. Gleichzeitig behaupten zwar alle, dass das Geld Maß sei, aber die Frage, was es überhaupt misst, ist als unbeantwortbar beiseite gelegt worden. Das war so ungefähr in den 20ern, also des letzten Jahrhunderts. Es ist kein Zufall, also in diesem Jahrhundert haben wir noch gar keine 20er. War ja logisch. Es ist kein Zufall, dass sie zeitlich mit der ersten Weltwirtschaftskrise zusammenfällt. Aber selbst wenn sie es wüsste, also was Wert überhaupt ist, ließe sich daraus ja noch lange nicht die richtige Wertgröße ableiten, um sie von Staats wegen als gültig zu beschließen. Denn der aus dem Widerspruch von Gebrauchswert und Tauschwert resultierende Schein, der Geldschleier bzw. die abstrakte Allgemeinheit des Geldes, ist dem Wesen des Kapitals wesentlich. Denn der Witz ist ja gerade der, dass der Wert zwar anderswo in der Zirkulation entstehen muss, aber nur in ihr realisiert werden kann. Es kann kein anderes Maß des Werts geben als das Geld, das in der Tauschrelation notwendig und naturwüchsig als etwas Drittes entsteht, in dem beide in der Tauschrelation sich befindenden Dinge ihren Wert ausdrücken. Also wie in dem vorletzten Zitat. Eine Ratingagentur oder wer auch immer kann damit beauftragt werden, die Höhe des Werts abzulesen, mit alternativen, etwas statistischen Methoden wie dem Kaufkraftindex messen, kann sie ihn nicht. Auch hier macht die marxische Formulierung Sinn. Es handelt sich nicht um messbaren Wert, sondern mit der notwendigen Entstehung des Geldes ist er immer bereits gemessener Wert. Also der Wert hat so die Eigenart, das Mittel zu seinem Instrument, das Mittel zu seinem Messen direkt mitzuliefern. Also das wäre so, wenn dieser Tisch immer schon noch etwas dabei hätte, um die Breite dieser Kante zu messen. Das ist ein Irrsinn, aber so ist das mit dem Wert. Also, der ist immer bereits gemessener Wert, und zwar gemessen durch das Geld selbst. Mit dem Wert und dem Geld ist es ein wenig so wie in der Mathematik. Die Relationen, die sich in einer mathematischen Formel ausdrücken, also Satz des Pythagoras oder sowas, können auch nicht eher, sondern nur gefunden werden. Im Gegensatz etwa zu einer chemischen Formel, die erst dann schon immer galt, nachdem ihr Gegenstand durch experimentelle Praxis hergestellt wurde. In der Mathematik hingegen, die keine Empirie kennt, man kann ja alles durch Variablen ausdrücken, ist alles bereits durch die Denkform des Subjekts gegeben. Und bei Marx war das Beispiel die Sprache. Also man kann sich auch nicht vorstellen, dass irgendwelche Menschen die Sprache erfunden haben, weil in welcher Sprache soll die darüber kommuniziert haben, was was heißt. Also es ist etwas der Form des Denkens eigenes. Also da sind wir wieder bei diesem Ich denke, was alles, bei diesem Ich denke, was alles begleiten können muss. Also in der Mathematik ist alles durch die Denkform des Subjekts gegeben. Mit der Wertform ist es nicht anders, nur ist die Wertform objektiv und nicht subjektiv. Weil diese Synthesis, diese Leistung vollbringen ja die Waren selbst und wir können das nur nachvollziehen. Zum Gegenstand eines Begriffs, also erkannt werden, kann der Wert daher nur in der Kritik, die den gesellschaftlichen Grund seiner Formen kennt. Ansonsten entgleitet er in die Nebelreligionen der religiösen Welt. Also das ist die Erkenntnisschranke. Nebelregionen. Aber habe ich... Region der Religion. Ach so, nein, Nebelregionen der religiösen Welt, Entschuldigung. Innerhalb von Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre wird für gewöhnlich die praktische Unmessbarkeit eingestanden, aber als Grund zu hohe Komplexität behauptet. Es gäbe einfach zu viele Faktoren, die in den Wert eingehen und die können unmöglich alle erfasst werden. Deswegen wird mit allerlei Modellen, statistischen Erhebungen und so weiter hantiert, um Annäherungen zu erreichen. Das heißt, das Geld als reales Maß wird permanent ignoriert, schon in der Wissenschaft generell. So kann munter darüber hinweggegangen werden, wenn die Waren sich weigern, sich weiterhin in gesellschaftliche Hieroglyphen zu verwandeln, sondern stattdessen in ein Nichts. So kann geglaubt werden, der Staat könne helfen, das Nichts durch den vermeintlich bestehenden Fundamentalwert zu substituieren. All dies lässt sich bei oberflächlicher Betrachtung noch locker als Expertenproblem bezeichnen, das nichts mit dir und mir macht. Die Volkswirtschaftslehre ist halt dümmer als der Wert erlaubt, so what? Aber die Problematik ist damit noch lange nicht beendet. Denn der Fetischcharakter der Ware markiert die Grenze der Erkennbarkeit von Wert und Kapital, die in der Krise überschritten werden muss. Daher der Gegensatz von Bewusstsein und vorheriger Ideologie. Also alles in den Nebelregionen der religiösen Welt verschwinden lassen, ist ja gerade nicht der Zweck der Krisenlösung. Denn der Versuch der Garantie des Werts ist zwar logisch unmöglich, aber deswegen noch lange nicht ohne reale Auswirkungen. Das Resultat des Versuchs, dem vermittelnden Wesen unmittelbar habhaft zu werden, ist im Bewusstsein der Verlust der Urteilsfähigkeit und in der Ordnung der Gesellschaft ist eine Politisierung des gesellschaftlichen Verhältnisses die Folge. Denn wenn das ökonomische Maß nicht mehr das Effizienzkriterium der Produktion ist und nicht mehr über den Ausgang der Konkurrenz entscheidet, ist es die politische Macht, also was wir gerade hatten jetzt bei Opel. Das wiederum berührt die Subjektivität durchaus. Dass die Erkenntnis der Formen des Werts, die die offizielle Wissenschaft schon lange nicht mehr haben will, nicht widerspruchsfrei zu haben ist, kümmert gerade in der Krise niemanden. Stattdessen werden wir als wahre Arbeitskraft der gleichen staatlichen Unmittelbarkeit untergeordnet wie das Kapital. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, die in der Wertabstraktion steckt, müssen wir auch an uns selbst machen, um gesellschaftlich gültige Individuen zu werden. Das Subjekt ist die Wertform des Individuums. Also der Lieblingssatz von Jochen Bruhn, kann man sich ruhig ein paar Mal anhören. Dadurch stellen wir uns in einen Widerspruch zu uns selbst, weil unser Selbstbewusstsein auf Voraussetzungen beruht, die nicht wir selbst sind. So gelangt Objektives ins Subjekt. Ideologie, in diesem Fall diejenige vom Menschenrecht, kann nur entstehen, wenn wir diese Differenz wahrnehmen können. Das heißt, wenn wir vor uns selbst rechtfertigen müssen, den gesellschaftlichen Ansprüchen zu entsprechen. Jetzt ein Adorno-Zitat aus Beitrag zur Ideologienlehre, Zitat, denn Ideologie ist Rechtfertigung. Sie erheischt ebenso die Erfahrung eines bereits problematischen gesellschaftlichen Zustands, den es zu verteidigen gilt, wie andererseits die Idee der Gerechtigkeit selbst, ohne die eine solche apologetische Notwendigkeit nicht bestünde und die ihr Modell am Tausch von Vergleichbarem hat. Hierdurch vermittelt, also durch den Tausch und innerhalb dieser Formen des Tausches, wird jedes Bewusstsein vom gesellschaftlichen Verhältnis notwendig falsches Bewusstsein. Jetzt weiter im Adorno-Zitat. Wo bloße unmittelbare Machtverhältnisse herrschen, gibt es eigentlich keine Ideologien. Also da, wo die Tauschrelationen zugunsten der Identität des Ganzen übergangen werden und im Denken nicht mehr vorkommen, ist eigentlich auch die Ideologie am Ende. Im Krisenbewusstsein entfällt die Grundlage, auf der Ideologie entstehen kann. Nicht, dass sie völlig verschwinden würde, aber sie wird, wie die Konkurrenz und die Formen der Zirkulation, sekundär unter die Oberfläche gekehrt. Psychologisch wird sie verdrängt. Verwertung, nicht die unmittelbare Anwendung, nicht die durch Verwertung und nicht Verwertbarkeit von uns als Arbeitskraft wird als unmittelbare Existenzweise gewünscht. Das Ergebnis dieses Prozesses sind dann Umfrageergebnisse wie dieses. Also, das hat übrigens der DGB geumfragt, was ich jetzt referiere. Befragt wurden ein Eurojobber und 80% im Westen bzw. 25% im Osten antworteten auf die Frage, ein Eurojob hilft, etwas Sinnvolles zu tun, mit Ja. Also die Jobber selbst. 77% bzw. 92% sagten, ein solcher Job sei gut, um unter Menschen zu kommen. So viel zum Verfall der Individualität. Mit ihr verfällt aber auch die Subjektivität, also das Ideologische, denn nur 37% bzw. 15% sagten, ein Eurojob sei entwürdigend. Zu deuten ist dieses entwürdigend wohl so, dass sie finden, der eine Euro entspricht nicht dem Wert ihrer Arbeitskraft, die sie verdingen nicht als Substanz ihrer Würde betrachten. Und genau dieser Idee, dass ein Eurojobs entwürdigend sind, besteht die Ideologie des Menschenrechts. Also die ideologiekritische Deutung ist natürlich genau, ja, das ist der Wert der Überflüssigen. Immerhin noch 37 bzw. 15%, die das Krisenbewusstsein noch nicht erfasst hat und die wenigstens zu Ideologie fähig sind, möchte man fast meinen. Aber erschreckend an dem Ergebnis ist natürlich, dass man angesichts der anderen beiden Resultate gar nicht wünschen kann, dass es mehr werden. Denn die offensichtliche Unfähigkeit, ohne Arbeit unter Menschen zu kommen und etwas Sinnvolles zu tun, ist natürlich das Fundamentalere, die schwere abzulegende Eigenart als die Negation der Würde durch äußeren Zwang. Denn es hindert ja niemand die Arbeitslosen daran, sich zu treffen, um Skat zu spielen. Tun sie aber offensichtlich nicht, sonst müssten sie ja nicht unter Menschen kommen. Zu bürgerlicher Subjektivität sind diese Leute gar nicht in der Lage. Das heißt, wie die ökonomischen Experten und der Staat versuchen sie, die Einheit des Widersprüchlichen für sich und an sich geltend zu machen. Denn nebeneinander gestellt, und das ist das Erschreckende, bedeuten die Ergebnisse ja, dass mindestens 17% der Ansicht sein müssen, dass es sinnvoll ist, etwas Entwürdigendes zu tun. Also das ergibt sich einfach daraus, dass ja von den, was war das, 80 und 37%. Also wenn 80% sagen, das ist sinnvoll und 37% sagen, das ist entwürdigend, dass die gleichen Leute waren, müssen 17% dabei gewesen sein, die sagen, entwürdigend, das ist sinnvoll. Beziehungsweise bei den Ossis ist das witzigerweise ein wenig besser. Die sind nicht ganz so verfallen im Bewusstsein, dafür aber autoritärer. Beziehungsweise mindestens 15% sagen, dass sie es bevorzugen, unter entwürdigenden Bedingungen unter Leute zu kommen. Das Bewusstsein dieser 17% ist identisch mit dem der ökonomischen Experten in den Talkshows und Nachrichtensendungen. Deren scheinbare Macht und die absolute Ohnmacht der Befragten sind in der Krise identisch. Die Identifikation mit der Macht der gesellschaftlichen Totalität resultiert in der Ohnmacht und die Annahme der Ohnmacht produziert das Bedürfnis nach Macht. Der Staat, der sich das Ziel setzt, die Einheit des durch die Krise zerfallenden gesellschaftlichen Ganzen zu stiften, ist daher alles andere als souverän. Vielmehr ist er dazu verdammt, mit den von allen Seiten denunzierten Praktiken des Finanzmarkts, also etwa mit dem Handel mit Zertifikaten, auf neuer Ebene fortzufahren. In der offiziellen Begründung des Gesetzes zur Fortentwicklung der Stabilisierung steht das auch recht klar drin. Jetzt ein Zitat aus dieser Begründung, also die ist Teil des verabschiedeten Gesetzestextes. Die Garantie, also gemeint ist die Garantie des Staates für den aktuellen Buchwert, ich muss jetzt wieder ein bisschen zurückdenken, bewirkt, dass die von einer Zweckgesellschaft begebenen Schuldtitel keinen Kreditrisiken ausgesetzt sind und die Bewertungsrisiken entfallen, die bei strukturierten Wertpapieren bestehen und die Anforderungen an die Eigenkapitalunterlegung reduziert werden. Das ist zwar sprachlich völlig vermurkst, aber sachlich völlig angemessen. Denn wie könnte auch der Wille, dass Risiken entfallen sollen, die bestehen und ja auch bestehen bleiben, anders als falsch ausgedrückt werden. Sachlich entspricht die angestrebte Aussetzung der Kreditrisiken dem in der Formulierung die Schuldtitel und nicht die Besitzerinnen ausgesetzt sind, dem Wunsch, mit dem diese Papiere einmal entstanden sind. Denn auch die Verbriefung der Kredite, also das angebliche krisenauslösende Phänomen, galt ja keinem anderen Zweck als der Aussetzung des einzelnen Kreditrisikos. Deswegen haben die überhaupt diese ganzen Papiere überhaupt erst erfunden. Fortentwickelt wird hier nur das Resultat der Destabilisierung der letzten Jahrzehnte. Das Gesetz geht sogar noch weiter. Wieder Zitat. Zudem werden mit der Garantie die Voraussetzungen für eine EZB-Fähigkeit der Schuldtitel geschaffen, die somit zur Liquiditätsbeschaffung genutzt werden können. Zur Erklärung, EZB-Fähigkeit heißt, die Banken können jetzt dieses Geld sogar bei der Europäischen Zentralbank hinterlegen, neue Kredite zu und neues Geld zu bekommen, was die Zentralbank dann drucken kann. Das war vorher nicht mal der Fall. Also eigentlich setzt es das Gleiche nur auf höherer Stufe fort und verschärft fort. Auch von den angeblich viel zu hohen Renditen kann das Bad Bank-Gesetz nicht lassen. Denn es ist ja vorgesehen, dass die Banken die Verluste, die sie heute in den Ruin treiben würden, am Ende der Laufzeit verkraften können. Und das können sie ja nur, wenn sie mit ihrem restlichen Eigenkapital in der Zwischenzeit so viel Gewinn gemacht haben, dass die alten Verluste aufgefangen worden sind. So, das heißt als unbedingter Wille, alles zu ändern, damit es bleibt, wie es ist, lassen sich alle bisherigen Maßnahmen zur Finanzmarktstabilisierung beurteilen. Diejenigen, die denken, ein Autokonzern wie Opel könne in nächster Zeit die 1,5 Milliarden Euro Kredit zurückzahlen, obwohl die von den gleichen Leuten befürwortete Abwrackprämie gerade dafür sorgt, dass die Nachfrage nach neuen Autos demnächst rasant einbrechen wird, können nur den gleichen Matsch in der Birne haben wie diejenigen, die entwürdigende Arbeit für eine gute Gelegenheit halten, um unter Menschen zu kommen. Krisenlösend, und damit komme ich zum Schluss und zur historischen Einordnung, ist all das nicht. Eine der Eigenarten des Krisenbewusstseins ist es, dass angesichts der Ohnmacht oder der Unfähigkeit, das Kapital als krisenhaftes und in sich historisches gesellschaftliches Verhältnis zu begreifen, vergangene Ideologie reaktiviert wird. Die Garantie des Werts durch den Staat war bereits von 1945 bis vor kurzem in den Metropolen mehr oder weniger stabil die Bedingung für die Existenz des Kapitals. Die aktuelle Krise beweist, dass auch dies nicht für die Ewigkeit war. Der Staatskredit war die ökonomische Innovation der Lösung der Weltwirtschaftskrise. Die politische Innovation war der Faschismus. Heute steht er als wirksame Lösung genauso in Frage wie die faschistische Arbeitskraftverwaltung, also der Kredit wie die Arbeitskraftverwaltung. Solche Regelungen wie die Eigenkapitalquote oder auch die gängige Monopolkontrolle, also all das, was aktuell um- und übergangen wird, sind bereits institutionalisierte, vergangene Krisenlösungen. Auch die von mir beschriebene Krise des Subjekts stammt aus der Vergangenheit und wird momentan sekundär reinszeniert. Die Fantasie von der Allmacht des Staates ist mehr wehmütige Erinnerung an diejenige Zeit, als der Staat zum gesellschaftlichen Subjekt wurde, und zwar im Faschismus oder anderswo im autoritären Staat. Die Formen der zukünftigen Fortsetzung des Kapitalverhältnisses im Subjekt wird dies nicht mehr sein können. Bereits 1954 formulierte Adorno das, Zitat, mit der Krise der Bürgerlichen der traditionelle Ideologiebegriff selbst seinen Gegenstand zu verlieren hat. Also der bürgerlichen Gesellschaft, das habe ich vergessen zu zitieren. Das ist aus dem Aufsatz, wo das andere Adorno-Zitat gerade auch kam. Er bezog das im Wesentlichen auf die Soziologie seiner Zeit, aber für die Volkswirtschaftslehre gilt das genauso. Namentlich die zu jeder Zeit aktuelle neoliberale Lehre, die eine Versachlichung der Krisenlösung des autoritären Staates propagierte und all jene in Deutschland postfaschistischen Institutionen begründete, die momentan im Glauben, die Krise dieses Mal besser im Griff zu haben, ausgehebelt werden. Der geordnete Ablauf der ökonomischen Oberfläche braucht nach dieser Lehre den Staat als Gesellschaftsplaner, der, ein unmittelbarer Widerspruch, einen unerkennbaren, letztlich irrationalen Zusammenhang zu planen hat. Das ist schon immer das Problem der letzten Epoche gewesen. Ob wir dies begrüßen oder fürchten sollten, also dass ihnen nichts Neues einfällt, dass diese postfaschistischen Institutionen nun geschleift werden, weiß ich nicht zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass all dies kein Grund dafür ist, die prästabile Harmonie des Fordismus als goldenes Zeitalter zu idealisieren. die damit einhergegangene Friedhofsruhe und die destruktiven Tendenzen, die die Gesellschaft zu dieser Zeit an sich selbst durchexerziert hat, mit dem Ziel, die Destruktion zu vermeiden, sind bereits zu dem Zeitpunkt kritisiert und denunziert worden, als sie noch nicht als dauerhafte Ordnung in Frage stand. Wir sollten nicht dahinter zurückfallen, dass 1978 gesungen werden konnte, Identity, it's the crisis, can't you see, von X-Ray Specs. Zur Release-Party zur ersten Single von Fannie Mac and the Bad Banks würde ich daher gerne eingeladen werden. Das war's. Jetzt brauche ich dringend was zu trinken. Hat irgendjemand was? Ja, sieht leider nicht so aus. Schlecht. Dann hole ich mir mal was Wasser. Ja, so, danke. Ja, hier ist jetzt aus. Wollen wir gleich weitermachen oder erst eine kurze Pause von den Fragen machen? Ist das Bedürfnis? Was? Ja, dann sage ich vielleicht noch kurz vorher an. Also, diese Veranstaltung wird ja unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da vorne am Büchertisch liegen so Listen aus und sehr ganz gut, wenn ihr euch eintragen könntet, dann, weil wir brauchen diese Sachen, damit es eben finanziert werden kann. Also nochmal an alle, die es noch nicht gemacht haben, vielleicht nochmal also die Aufforderung, das zu tun. Und ach ja, und die Veranstaltung wird dann in ein paar Tagen unter der Seite www.radical.org dann anzuhören sein. Das wird ja aufgenommen, das hatte ich ja gesagt. Und ja, und dann vorne liegt auch noch die Broschüre zum ganzen Bündnisses Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit ist zu erhalten gegen einen Unkostenbeitrag von 1 Euro. Ja, und dann sagen wir dann noch 5 Minuten Pause. Ist okay?